Bitte schön. Okay. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Emre Göktaş. Ich bin der zuständige Arzt für Sie. Bevor wir anfangen, lassen Sie mich bitte Ihre persönlichen Daten notieren. Danach besprechen wir Ihre Beschwerde. Okay? Okay, ja. Gut. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Jutta Schneider. Also könnten Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, Jutta, J, Ja. U, T, T, A und Schneider, S, C, H, Ja. N, E, I, D, E, R. Okay. Frau Schneider, Ja. okay, wie alt sind Sie? 53 Jahre. Und verraten Sie mir bitte Ihr Geburtsdatum. Ja, 25. Mai 1968. 68. Und wie groß sind Sie, Frau Schneider? 1,66 Meter. Und wie viel wiegen Sie? 67 Kilo. Sind Sie verheiratet? Ja. Haben Sie Kinder? Ja, drei Kinder. Ach, das ist super. Und sind Ihre Kinder gesund? Ja, die sind gesund. Die sind 30 Jahre, 27 und 24. Die sind gesund. Die leben aber nicht mehr zu bei uns. Ja, klar. Und was sind Sie vom Beruf, Herr Schneider? Ich bin Verwaltungsangestellter. Also, Frau Schneider, was kann ich für Sie tun? Ja, ich habe so seit 2 Tagen Schmerzen im Bauch. Das nimmt jetzt zu, wird schlimmer. Und ja, das muss jetzt untersucht werden. Also das ist, die Schmerzen sind zu stark geworden. Okay, könnten Sie mir sagen, wo genau die Schmerzen sind? Ja, die sind so unter den Rippen. Auf der rechten Seite, ja, unter den Rippen. Und ziehen so ein bisschen in die Mitte, aber mehr rechts unter den Rippen. Also die Schmerzen strahlen in die Mitte aus. Na, sie sind auch in der Mitte. Manchmal habe ich den Eindruck, strahlt der Schmerz auch in die Schulter aus. Okay. Und wie sind die Schmerzen? Könnten Sie mir genau beschreiben? Sind sie eher dumpf oder stechend oder krampfartig, Ah, kolikartig? das ist wie so ein Druckschmerz, und eher so ein bisschen dumpf, aber ein ziemlicher Druckschmerz. Also keine Kolik, aber ein Druckschmerz. Ich verstehe. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10? 0, keine Sch 0 ist keine Schmerzen, 10 ist starke Schmerzen. Oh. Jetzt so in den letzten 2 Stunden würde ich sagen 7 bis 8. Gestern waren sie vielleicht bei 5 bis 6, aber jetzt zuletzt 7 bis 8. Okay. Gibt es etwas, was die Schmerzen lindert oder verstärkt? Also ich habe eine Wärmflasche gestern Abend auf den Bauch gelegt. Und wurde dann schlimmer. Das war nicht gut. Die Wärmflasche war nicht gut. Die habe ich dann sofort wieder weggelegt. Okay. Und sind die Schmerzen nahrungsabhängig oder lageabhängig? Also ich habe seit gestern nichts mehr gegessen, weil mir ist etwas übel. Ich habe keinen Appetit. Da habe ich nur immer ein bisschen was getrunken. Aber gegessen habe ich nichts. Okay. Sie haben schon gesagt, Ihnen ist übel. Und haben Sie erbrochen? Nee, aber es ist so kurz davor. Okay. Und wieder zurück, Ihre Schmerzen. Also, Sie haben seit 2 Tagen? Bauchschmerzen. Ja. Haben Sie bemerkt, ob irgendwelche Auslöser gibt? Ja, ja, wie ist die Schmerzen angefangen? Ja, Auslöser, die sind am Abends begonnen und ich war nachmittags war ich auf einem Geburtstag und da habe ich ziemlich viel Kuchen, Sahnekuchen gegessen. Mhm. Das kann sein, dass es danach irgendwie schlimmer wurde. Vor 3 Wochen hatte ich schon mal so etwas Ähnliches, aber überhaupt nicht so stark. Okay. Und Sie haben schon mal solche Schmerzen gehabt, aber nicht so stark. Nicht so stark. Und das hat auch nur einige Stunden gedauert. Aber das war so vor 3 Wochen, ja. Mhm. Und vorher haben Sie noch schon mal gehabt? Oder Nein. Das zweite Mal? Nee, das sonst noch nie. Okay. Und Sie haben Zahnekuchen gegessen. Kann diese Lebensmittel Verdorbenes sein oder wissen Sie? Nein, ich glaube nicht, dass das verdorben war. Wenn ich mal was Verdorbenes esse, dann habe ich gleich Erbrechen oder Durchfall. Mhm. Okay. Das habe ich jetzt gar nicht. Nee. Also Sie haben keine Probleme beim Stuhlgang? Dann. Nee. Okay. Nee. Mhm. Ist Ihnen, fühlen Sie sich fiebrig? Wie fühle ich mich? Fühlen Sie sich fiebrig? Fiebrig? Ja, ich hatte gestern und heute Morgen so etwas Schüttelfrost. Und da habe ich mal Temperatur gemessen und da hatte ich 38,5. 38,5. Okay. Und haben Sie dagegen etwas eingenommen? Nein. Nein. Gegen Schmerzen vielleicht? Nee, ich nehme ganz selten Schmerztabletten. Und ich habe gehört, man sollte, wenn man so Bauchschmerzen hat, auch möglichst keine Schmerztabletten nehmen, sondern am besten sich dann untersuchen lassen. Ja, ja, Sie haben sehr gut gemacht, bei uns gekommen zu haben, ja? Ja, okay. Zu sein, okay. Also, möchten Sie noch etwas ergänzen zu Ihren aktuellen Beschwerden? Nee. Okay, dann möchte ich ein paar Fragen über Ihre Vorgeschichte, ein paar Fragen stellen. Ja. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen wie die Zuckerkrankheit, Bluthochdruck oder? Nee. Ja. Also ich hab eine leichte Schilddrüsenunterfunktion. Und dann dafür nehme ich eine Tablette ein. Was für Tablette nehmen Sie? Die heißt L-Thyroxin 50. Wie viel Mal? Morgens eine halbe Stunde vor dem Frühstück. Okay. Ist Ihnen noch irgendwelche Erkrankung bekannt? Noch? Ja, ich habe so im Frühjahr. Wenn die Bäume blühen, dann habe ich manchmal so etwas Heuschnupfen und Asthma. Und dann nehme ich dann etwas Asthmaspray. Mhm. Aber nur im Frühjahr. Das dauert so 4 bis 6 Wochen und dann brauche ich das nicht mehr nehmen. Okay, welches Spray benutzen Sie bei Bedarf? Salbutamol. Wissen Sie, wie viel Milligramm? Nein. Ich habe das jetzt auch nicht mitgebracht. Ich weiß nur, dass ich das eben dann nehme. Aber im Augenblick brauche ich das nicht. Es ist noch nicht so weit. Okay, das ist gut. Und können Sie mir sagen, seit wann Sie Schilddrüsenunterfunktion haben? Oh, das ist schon lange. Das habe ich bestimmt schon 25 Jahre. 25. Ist Ihnen schon mal operiert worden? Ich bin als Kind operiert worden, an den Mandeln und am Blinddarm als Kind. Mandelentfernung und Blinddarmentfernung. Ja. Okay. Und über Ihre Familie. Gibt es irgendwelche wesentliche Erkrankungen oder Vorerkrankungen? Meine Eltern, die leben beide. Okay. Mein Vater ist 84 Jahre alt, der hat, soweit ich weiß, hohen Blutdruck, nimmt dafür Tabletten ein, aber ich weiß nicht welche. Okay. Und meine Mutter, die hat etwas Alterszucker. Okay. Und hatte früher auch Gallensteine und ist daran auch operiert worden. Klar. Und meine Schwester, ich habe noch eine Schwester, die ist 2 Jahre älter als ich, die ist im letzten Jahr an der Gallenblase operiert worden. Die hatte auch Gallensteine. Okay. Also Frau Schneider, gehen Sie regelmäßig zum Frauenarzt? Ja, mache ich regelmäßig und da war bisher immer alles in Ordnung. Wie oft gehen Sie? Ja, so einmal im Jahr, alle 1,5 Jahre. So. Okay, wann war die letzte Kontrolle? Vor 3 Monaten. Vor 3 Monaten, gut. Bekommen Sie noch Ihre Monatsblutung? Nein. Also sind Sie schon im Wechseljahren oder auch nicht? Der Frauenarzt sagt, ich bin so am Übergang. Okay. Haben Sie Probleme beim Schlafen? Nein, ich kann gut schlafen. Also Sie können gut durchschlafen, einschlafen. Muss in der Nacht einmal auf Toilette Wasser lassen, aber danach kann ich wieder gut einschlafen. Mhm. Und wie ist Ihr Appetit? Der ist gut. Ich kann auch alles vertragen. Mhm. Habe ich keine Probleme. Bis vor 2 Tagen, ja? Bis vor 2 Tagen. Vielleicht, ja. Okay. Also, außer nächtliches Wasserlassen. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nee. Ich kann das Wasser gut halten. Beim Husten oder Lachen. Das ist alles gut. Gut. Und gibt es etwas, was Sie seelisch belastet oder mental belastet? Nein. Eigentlich ist zurzeit sonst alles gut. Ich habe meinen Freundeskreis, meine Kontakte und ich fühle mich sonst eigentlich wohl. Ja. Das freut mich. Das ist sehr gut. Und unser Eltroxin. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein oder Sie benutzen bei Bedarf Salbutamol, Oisalbutamol, benutzen Sie irgendwelche Medikamente? Einmal für die Schilddrüse nehme ich ja L-Tyroxin. Ja, habe ich notiert. Salbutamol bei Bedarf, aber sonst nehme ich nichts. Gut. Also jetzt noch eine Anamnese. Rauchen Sie? Ja, leider, ja. Ich rauche so 5 Zigaretten am Tag. Seit circa, wann? Seit circa 20 Jahren. 20 Jahre. Okay, und trinken Sie Alkohol? Ja, aber nicht jeden Tag. Am Wochenende vielleicht mal 1 bis 2 Glas Wein. Seit wann? Och, das mache ich eigentlich schon. Immer. Schon, seitdem ich erwachsen bin. Nehmen Sie Drogen, Frau Schneider? Nein, habe ich auch noch nie genommen. Das ist gut. Und ist bei Ihnen Allergie bekannt? Nee, nur diese bei den Heuschnupfen Sachen vielleicht, aber sonst habe ich keine Allergien mehr. Mhm. Okay, Frau Schneider, meinerseits habe ich die wichtigsten Fragen gestellt. Möchten Sie dazu noch etwas ergänzen oder haben Sie Fragen? Ja, was denken Sie, was das sein kann? Also Frau Schneider, ich verstehe ganz genau, dass Sie die Ursache Ihrer Beschwerden möglichst schnell wissen möchten. Aber gerade kann ich nicht genau sagen, was Sie haben. Erstmal, ich würde Sie körperlich untersuchen. Danach, ich brauche auch eine Blutabnahme, deswegen nehme ich gleich Blut ab bei Ihnen und ich schicke Sie auch zum Röntgen. Ja, okay. Danach machen wir zusammen eine Ultraschalluntersuchung. Okay. Okay. Gegebenenfalls, je nach Befunde, können wir auch ein CT veranlassen. Okay. Bauch-CT veranlassen, okay? Okay. Gut, bin ich mit einverstanden. Okay, dann können wir mit dem körperlichen Untersuchung anfangen, ja? Ja, gut. Ja. Sie schreiben jetzt Ihre Sachen zusammen, 5 Minuten. Mhm. Okay, und dann geht's weiter. Noch etwas unsere Kollegen fragen. Also meine Frage wäre jetzt als Patientin, kann ich jetzt noch was trinken oder eventuell was essen? Nein, Frau Schneider, Sie dürfen gerade nicht essen oder trinken, ja. Okay. Aber Sie bekommen von uns einen Zugang. Dann geben wir Ihnen ein als Infusion Nahrungsmittel, oder? Okay. Ich habe ein paar Fragen stellen. Ich möchte ein paar Fragen stellen. Nur Differentialdiagnos, für die Differentialdiagnos. Haben Sie Begleitsymptome, Übelkeit, andere Beschwerden, zum Beispiel Halsrasen, Sodbrennen, Aufstoßen, gibt oder nicht? Nee. Ich habe ist mir übel und ich habe diesen Druckschmerz und etwas Schüttelfrost. Aber Sodbrennen und so habe ich nicht. Nee. Und Ihre letzte Stuhlgang, wann haben Sie? Das war gestern. Aber ich habe ja auch dann nichts mehr gegessen. Wie sieht aus, Ihre Stuhlgang? Ich glaube, der war normal. Also da war, habe ich jetzt nicht genau geguckt, aber da war nichts Auffälliges, der war nicht dünn, der war auch nicht verstopft. Ich glaube, der war normal. Okay. Dankeschön. Gut, dann in 5 Minuten, ne? Okay, bis gleich. Okay, bis gleich. Dann. Okay. Guten Tag, Frau Oberarzt. Wenn Sie Zeit haben, ich möchte Ihnen eine neue Patientin vorstellen. Okay, ja, habe ich. Okay. Frau Schneider ist 53-jährige Patientin und sie ist 67 Kilo und 166 Zentimeter groß. Also sie klagt über seit 2 Tagen drückende Abdominalschmerzen im rechten Hypochondrialbereich. Okay. Die Schmerzen strahlen in die Schulter aus. Die Schmerzintensität liegt 7, 8 von 10 auf einer Schmerzskala, aber also hat 7, 10 von 10 und aktuell 5 von 10. Einen Moment. Die Schmerzintensität hat vorher 7 oder 8 von 10, aktuell 5 von 10 gelegen. Nein. Also sie hat angefangen, hat der Schmerz zwischen 5 und 6. Mhm. Jetzt ist er zwischen 7 und 8. Ach, genau, Entschuldigung. Ja. Okay. Und die Wärmeumschlag verschlechtert die Schmerzen. Und als weitere Beschwerden nennt er Übelkeit und Fieber 38,5 Grad. Und er hat ähnliche Beschwerden vor 3 Tagen auch gehabt. Sie hat vor 3 Tagen auch ähnliche Beschwerden gehabt. Okay. Und Vor drei Wochen. Mhm. Drei bis 4 Wochen. Okay. Vor circa 3 Wochen waren die Beschwerden ähnlich, aber nicht so stark. Mhm. Genau. Und als Auslöser beschreibt sie vor der Beschwerden. Also sie hat Zähnekuchen gegessen, dann sind die Beschwerden aufgetreten. Ja, also nach Sahnekuchen, Sahnetorte. Eventuell ist das die Ursache, vermutet. Ja. Ja. Mhm. Okay. Also in der Vorerkrankungen liegt Hypotyreose seit 25 Jahren und Asthma bronchiale, also allergische Rhinitis vor. Ja, saisonales. Saisonales. Asthma. Ja, Asthma bronchiale, ja, bei, bei Pollinosis, ne, Heuschnupfen. Ja. Okay. In der Familienanamnese gibt arterielle Hypertonie und bei der Vater und beim Vater arterielle Hypertonie, bei der Mutter Diabetes und Cholelithiasis. Ja. Gynäkologische Anamnese ist unauffällig und bei der Schwester auch gibt es Gallenblasen, also Cholezystitis auch bekannt. Ja, also Familienanamnese, Eltern und Schwester und erst dann wieder. Okay, nochmal, darf ich nochmal wiederholen? Also es gibt eine positive Familienanamnese bezüglich Cholelithiasis. Genau. Sowohl die Mutter als auch die Schwester. Schwester. Okay. In der gibt es Voroperationen bei der Patientin? Ja, gibt es Voroperationen. Sie wurde Tonsillektomie Tonsillektomie und Appendektomie wurde bei ihm durchgeführt. Ja, in welchem Alter? Als sie Kind war. Ja, im Kindesalter Tonsillektomie und Appendektomie. Mhm. Okay. Okay. Und in der vegetative Anamnese gibt es Nikturie. Einmal nachts. Und ja, das war's. Sie nimmt regelmäßig L-Trioxin 50 Milligramm morgens ein und bei Bedarf Salbutamol-Spray benutzt sie. Okay, gut. Also von der Zusammenfassung habe ich verstanden, Herr Kollege. Mhm. Die Patientin hat seit gestern akute Bauchbeschwerden bis VHS 7 bis 8. Mhm. Ähnliche Beschwerden hatte sie schon einmal vor 3 Wochen. Genau. Und die Patientin vermutet, dass die Beschwerden jetzt akut auftraten, eventuell nach dem Genuss von Sahnetorte. Sahnetorte. Okay, gut. An was denken Sie diagnostisch? Nach den bisherigen Angaben gehe ich von Cholezystitis. Cholezystitis aus. Ja. Differentialdiagnostik kommen zum Beispiel an Ulcus ventriculi oder Pankreatitis. Gut. Oder ich denke, Betracht. Das sind schon die beiden wichtigen Differentialdiagnosen, glaube ich. Mhm. Und denke ich auch, das sollte man erstmal abklären und abwägen im Rahmen jetzt der Basisdiagnostik. Was haben Sie für eine Basisdiagnostik vorzuschlagen? Ich würde natürlich die Patienten körperlich untersuchen. Ja. Danach brauchen wir eine Blutabnahme. Ja. Beim Blutabnahme möchte ich die Entzündungsparameter, großes Blutbild überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Natürlich möchte ich auch Leberwerte und Cholestase-Parameter kontrollieren. Pankreaswerte. Genau. Natürlich, ja. Genau. Und die Patientin bleibt nüchtern? Die Patienten soll nüchtern bleiben, weil vielleicht, wenn unser Verdacht richtig ist, können wir direkt ein OP durchführen oder erstmal wir können eine Antibiotherapie geben, danach vielleicht, ja, aber erstmal müssen wir erstmal die Untersuchungen bekommen. Okay. Und als bildgebendes Verfahren, was schlagen Sie da vor? Können wir erstmal eine Röntgenuntersuchung machen, aber Ultrasonographie, Bauchultrasonographie ist auch sehr wichtig. Ja. Und ich würde als erstes vielleicht eine Oberbauchsonographie vorschlagen. Dann kann man vielleicht schon eine Beurteilung von Leber und Gallenblase sehen, eventuell auch Pankreas. Man muss schauen, wie viel Luft die Patientin hat. Aber das wäre vielleicht der erste Schritt in der Bildgebung. Und dann können wir immer noch sagen, Nativröntgen oder CT, je nachdem. Genau. Gut. Also, so wie Sie das schildern, denke ich auch eher an eine Cholezystitis. Ob man die gleich sofort akut operieren muss, ist ja immer diskutiert. Ja, ja. Manche versuchen ja erstmal konservativ zu behandeln und dann im Intervall zu operieren. Das muss man schauen, aber offenkundig ist das ja nicht der erste Schub, sondern vor 3 Wochen war ja wahrscheinlich schon mal so eine zumindest leichtere Form, wie die Patientin das schildert. Und bei dieser positiven Familienanamnese, Schwester Gallensteine, Mutter Gallensteine, muss man schon in der Richtung natürlich denken, dass da was zu erwarten ist. Ja. Gut. Ja, ich bin so sehr zufrieden, wie Sie das gemacht haben. Sie waren jetzt bei der Schilderung, bei der Vorstellung vor dem Oberarzt etwas aufgeregter. Bei der Anamneseerhebung waren Sie sehr souverän und haben die Fragen sehr ruhig gestellt. Gut war, dass Sie umgeschaltet haben auf medizinische Fachbegriffe, also von der Mandelentfernung zur Tonsillektomie, von der Blinddarmentfernung zur Appendektomie, das wird ja gewünscht. Und das ist Ihnen, denke ich, gut gelungen. Und ich habe da ein gutes Gefühl auch für eine demnächst anstehende Prüfung. Auch bei Ihnen würde ich immer vorschlagen, machen Sie eher einfache Sätze, nicht zu lang, zu komplizierte Sätze, dann weiß man nachher nicht, habe ich vorne schon ein Verb benutzt oder kein Verb. Ne? Zum Beispiel zu sagen, Frau Schneider ist 53 Jahre alt und kommt mit akuten Oberbauchbeschwerden zu uns. So, dann hat man schon mal gesehen, das ist eine Frau, das Alter und was sie für Beschwerden hat. Dann können Sie vielleicht sagen, Frau Schneider ist 1,66 groß und 67 Kilo schwer. So, das sind dann einfache Sätze, die aber informativ auch sind. Und Sie haben keine Gefahr, dass Sie sich vergaloppieren. Fehler machen, ja. Na, ja? Mhm. Das wäre vielleicht ein Vorschlag so für eine Prüfungssituation. Ja, danke schön. Haben Sie schon einen Prüfungstermin? Ja, nächste Woche Mittwoch. Ja, und wo ist die Prüfung? In Mainz. In Mainz, ja. Ja, der Stadt Mainz geht es ja gut durch BioNTech, ne? Ja. Habe ich gelesen, wir haben ein hohes Aufkommen an Steuern bekommen durch BioNTech. Na gut, ist Ihnen zu gönnen. Ist Ihnen zu gönnen und es ist ja, die Firma hat ja auch eine wirklich tolle Entwicklung und tolle Produkte inzwischen auch an den Start gebracht, das muss man schon sagen. Mhm. Gut, dann wünsche ich Ihnen für die Prüfung alles Gute. Vielen Dank, ja, danke schön. Dann würde ich sagen, wir können gerne nächste Woche Mittwoch wieder